Hans fürs Ohr. Nummer 1. Neulich aus dem Leben eines Hans. Affentheater. Sind wir hier im Zoo? Dating in der Großstadt. Ein Text von Imke Rüben, gesprochen von Fabian Neithardt. Ich würde den Anfang der Geschichte gern auslassen. Am liebsten würde ich vermeiden, erklären zu müssen, dass ich auf Felix, um den es geht, aufmerksam wurde, weil er in der Uni mir gegenüber saß und sich über meine etwas konfuse Ausdrucksweise halbtot lachte. Wenn man das weiß, kann man sagen, ach Kind, so einer, der dich von Anfang an auslacht, ist doch nix. Aber was soll ich sagen, am gleichen Tag hat er mich am Kröpke angesprochen, ob ich 5 Euro wechseln könne, und ich konnte. 3 Tage später hatte er mich auf StudIP gefunden, dieser Uni-Plattform, wo man sich für Seminare eintragen kann und allerhöchstens mal vom Fachsprachenzentrum eine E-Mail bekommt, dass man es bei dem gewünschten Sprachkurs auf Platz 318 der Warteliste geschafft hat. Er bedankte sich also für die Wechselgeldaktion und wie das halt so ist, verabredet man sich irgendwie. Nur so nebenbei, der Typ war schon niedlich. Als ich einer Freundin davon erzählte, wurde sie ganz rot und meinte, das wäre der einzig wirklich schöne Mann, den sie je in der Uni gesehen habe. Nur um hier die Dimensionen klarzustellen, über die ich spreche. Nachdem er mich bei meinem ersten potenziellen Date versetzt hatte, ja, ich weiß, trafen wir uns am nächsten Abend im Strandleben. Ihr wisst schon, auf der Fährmannsinsel. Im Übrigen, der Typ trank nur eine Limonade. Meine Mitbewohner waren sich gleich einig, dass einer, der keinen Alkohol trinkt, nichts taugt. Irgendwann klingelte mein Handy. Ich weiß, bei einem Date hat man das Handy aus oder man geht nicht ran. Paul ruft an, stand auf dem Display. Paul ist ein Kommilitone von mir. Ich ging ran. Na, ich hoffe, das ist dein Mitbewohner da neben dir. Das ist schon mal eine Frechheit an sich, oder? Paul saß also 3 Liegestühle weiter und beobachtete uns. Er selbst war mit seiner Mitbewohnerin da, mit der er auch ins Bett geht, mit seiner Verlobten. Ich legte wütend auf und unterhielt mich weiter mit dem niedlichen 5-Euro-Typ. Auf dem Weg zum Klo kam Paul bei uns vorbei und quatschte uns voll, fragte, ob ich morgen zum Frühstück vorbeikäme. Felix? Oh, da muss ich ja morgen früh wieder weg sein. Und grinst. Paul kontert. Ja, ich wohne in Schlagweite. Wie bitte? Es war wie bei Lolle aus Berlin. In meinem Kopf nahm ein Comic-Ich einen riesigen Holzhammer und schlug Comic-Paul damit unangespitzt in den Boden. Trotz des Zwischenfalls ging die Sache typisch weiter. Er: Wir können ja zum Maschsee fahren. Okay, aber worauf genau will er hinaus? Also Maschsee in der Abenddämmerung ist mir persönlich ein bisschen zu romantisch für ein erstes Date. Aber wir fuhren trotzdem hin und liefen da ein bisschen herum. Er: Also, wir können jetzt hier weitergehen, da kann man sich nett hinsetzen und knutschen. Moment mal, hä? Aber wie gesagt, er war niedlich, dachte ich. Aus dem Knutschen wurde nichts. Kaum angekommen, trafen wir Katja. Mit der hatte ich Abi gemacht und wir hatten uns 2 Jahre nicht gesehen und ist auch egal, weil wir schon damals nicht befreundet waren und uns nichts zu sagen hatten. Sie ist mit einer Freundin da, Sina. Die Mädels fragen, ob ich und Felix zusammen studieren, oder? Wir nicken. Ja, wir studieren zusammen. Stimmt ja auch. Während ich kurz, wirklich kurz, mit Katja schnacke, also wir hatten wirklich gerade 2 Sätze ausgetauscht, legt Felix seinen Arm um diese Sina und geht mit ihr zum Ufer. Was? Die Comicfiguren in meinem Kopf rasteten total aus, als Katja mich fragte, ob da wirklich nichts liefe zwischen ihm und mir. Als ich verneinte, war sie erleichtert. Gut, dann sollen die beiden gleich mal Nummern austauschen. Sina ist im Moment ziemlich frustriert wegen Männern. Also jetzt reicht's aber wirklich. Ja, dann viel Spaß mit dem Kerl. Wir folgten den beiden Turteltauben also zum Ufer. Katja? So, ihr könnt ja eben noch Nummern austauschen und dann müssen wir auch los. Die beiden grinsen breit. Ist schon geschehen. Mein Comic-Ich krallt sich den ach so niedlichen Felix-Kopf und taucht ihn mehrere Male hintenüber in den Maschsee. Nicht, dass ich wütend war oder so. Naja, okay, vielleicht doch. Er beteuerte später auch, dass mit der Nummer wäre nur ein Witz gewesen. Ach, naja. Mittlerweile war ich ziemlich durcheinander und wie es dann so kommt, erzähle ich ihm von meiner Dating-These. Ich finde sie völlig einleuchtend. Und Leute, die ähnlich wie ich auf dem Land aufgewachsen sind, stimmen mir dazu. Man lernt sich bei uns meistens auf folgende Art kennen. Er ist ein Freund des Bruders eines Freundes und auf einer von diesen Geburtstagsscheunenfesten von irgendjemandem aus dem Dorf unterhält man sich dann zufällig. Auf der nächsten Party trinkt man einen zusammen und tanzt vielleicht und redet noch ein bisschen mehr. Zwischen diesen Partys versucht man dann fieberhaft etwas über diesen Typen herauszufinden, was auch ohne StudiVZ nicht so schwer ist, weil die eigene Mutter wahrscheinlich mit seiner Mutter im Konfirmandenunterricht war oder er mit der besten Freundin in den Ferien in der Wurstfabrik gearbeitet hat. Man kennt sich halt. Wenn der Typ nach dem Einholen diverser Informationen noch nicht unten durch ist, findet man sich wahrscheinlich auf der nächsten Party knutschend in irgendeiner Ecke wieder. Und schon ist alles klar. In der Stadt ist das anders. Hier lerne ich Leute nur noch selten über Freunde kennen, sondern bei WG-Besichtigungen, in Diskos oder Kneipen oder in der Uni. Das hat zur Folge, dass man sie erstmal kennenlernen muss, um herauszufinden, ob der Typ was taugt oder nicht. Zufällig übern Weg läuft man sich fast nie. Es kann also sein, dass man sich mit irgendwelchen Affen wochenlang trifft, um am Ende herausfinden zu müssen, dass sie unglaublich anstrengend und hohlköpfig sind. Dazu kommt, dass beim Dating doch jeder sofort weiß, worauf es hinauslaufen wird. Also mal ehrlich, dieser Affe hat sich bestimmt nicht mit mir verabredet, damit wir wirklich gute Freunde werden. Felix' Reaktion auf die Dating-These hätte ich erwarten müssen. Ach ja, worauf läuft es denn hinaus? Gehen wir zu dir oder zu mir? Hahaha, Affe. Aber der finale Todesstoß kam auf dem Weg nach Hause. Ich schrieb meiner besten Freundin eine verzweifelte SMS. Oh Mann, war das peinlich, ich hab mich lange nicht mehr so blamiert. Hilfe, Hilfe, ruf mich zurück. Senden, zuletzt verwendet, Felix. Ah! Seine Antwort? Das ist ja mal interessant zu wissen. Ist das deine Taktik? Ja klar, Affe. Den Text mit Illustrationen von Caspar David Engstfeld gibt es zum Nachlesen in der ersten Ausgabe von Hans, ein Magazin für junges Leben in Hannover. Die aktuelle Ausgabe und weitere Informationen auf www.derhans.de.